Jahres in den USA, sind ganz beglückt und eigentlich ganz, ganz traurig, dass sie wieder zurück müssen und werden natürlich ihre amerikanische Zeit in sehr guter Erinnerung haben. Maria, die aus Russland kam, unser erster Gast aus Russland in dem Jugendaustauschprogramm von Rotary International, nämlich dem Rotary-Jugendaustauschprogramm von Florida. Das nennt sich Rotary Youth Exchange Florida. Und im Internet finden Sie das unter www.rotary-jugendaustausch, nämlich Rotary Youth Exchange Florida wird ausgeschrieben, .org. Diese Webseite, da können Sie all diese Jugendlichen sehen. Sie können aber auch, wenn Sie auf Ihre Gesichter klicken, bei Outbound oder Inbound, da können Sie sehen den Blog dieser jeweiligen Schüler, die haben über das ganze Jahr lang Tagebuch geführt sozusagen. Und diese Abschiedsfeier für Maria und von ihren Gasteltern hat alle mit einbezogen, die vom Ausland hier sind und auch diejenigen, die jetzt alle drei von unserem Distrikt 6950 in Florida, dem Rotary District 6950, die jetzt in andere Länder gehen und zwar ab August in die Länder Belgien und Slowakien und Brasilien. Dahin schicken wir dieses Jahr unsere Schüler. Und aus Florida kommen natürlich viele in andere Staaten und Länder, um dort 10 Monate lang die Sprache zu lernen, perfekt damit zurückzukommen und dort die Schule zu besuchen und auch in Familien zu leben. Und nicht nur in einer, sondern wie gesagt in drei. Das Interessante an dem Rotary-Jugendaustauschprogramm ist, dass es voll gesponsert wird. Das heißt, die jugendlichen Familien und die Jugendlichen selber, wenn sie können, zahlen eigentlich nur ihren Flug und die Versicherung fürs Jahr. Und der Rest wird von den Familien übernommen, die sie aufnehmen und die sie hinausschicken. Die Clubs, die sie hinausschicken, sponsern sie. Und sie haben 3 Wochenenden, an denen sie trainieren. Wie werde ich ein guter Austauschschüler? Und dazu gehen sie in so ein Jugendcamp. Und da lernen sie, dass man nichts erwarten kann und dass man auf alles gespannt sein muss und für alles offen sein muss. Und das mit einem kleinen Eingang, das heißt einer Biografie, die Sie schon in der neuen Sprache lernen und dann auch zum Besten geben. Das ist Teil des Trainings, das wir für Sie hier ermöglichen. Und dann im Land selber haben Sie die Möglichkeiten, von den Clubs gesponsert zu werden. Und die Clubs schicken Sie dann auf verschiedene kleine Ausflüge mit all den anderen Austauschschülern im Land, die von Rotary dorthin geschickt werden. Und die kommen aus der ganzen Welt. Und unsere waren hier bei einem schönen Abschiedsessen und Maria hatte Geburtstag. Das heißt, Maria würde im Flugzeug Geburtstag haben und so hat man ihr jetzt schon einen großen Birthday Cake mit Happy Birthday hier in Florida schon mal vorab gegeben. Die Schüler haben gesagt, das war das beste Jahr meines Lebens. Und wer auch mit dabei war, waren einige der Gastbrüder. Und unter diesen Gastbrüdern war auch Kendon Ricketts und das ist der Sohn der Familie Hess. Und diese Familie hat ein Geschäft, in dem sie Kunsthandel und auch Uhrenhandel betreiben. Und dazu geht die Reise eigentlich überall hin, immer zum An- und Verkauf auf große Messen. Diese Familie reist ganz besonders gern und Katrina Hess liebt ihre Söhne. Alle Söhne, die aus dem Ausland kommen und auch den eigenen natürlich ganz besonders. Und Kendon Ricketts, ihr Sohn, hat die Möglichkeit gehabt, mit der Familie zu reisen und zwar auch nach Deutschland. Er hat in der Schule Deutsch gelernt, ist jetzt 18, ist mit der Schule, mit der Höheren zu Ende und hat nach dem Abitur, dem amerikanischen nämlich, jetzt vor, in ein Community College, also in ein College in der Nähe erstmal zu gehen. Und damit ist er noch nicht ganz so weit von der Mutter, die jetzt erst einmal Pause macht mit ihren Gastsöhnen, denn sie hat jetzt 3 Jahre lang einen nach dem anderen immer aus spanisch sprechenden Ländern bei sich zu Gast gehabt. Und Kendon hat für alle brav die Wäsche mitgemacht, wie er für die Familie die Wäsche macht und hat gesagt, seine Gastbrüder aber müssen den Abwasch machen. Das ist deren Aufgabe. So haben die Söhne, die Zugereisten und auch die im Hause alle viel Spaß miteinander und konnten das Jahr gut miteinander verbringen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Kendon bedanken, dass er sich zusammengesetzt hat mit mir während dieser Party und ein bisschen über das Gastbrudersein gesprochen hat. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen hierdurch ein bisschen mehr über den Rotary-Jugendaustausch erzählen können. Heute ist ein interessanter Tag in Florida. Wir sitzen zusammen in einem wunderschönen Haus am Wasser, kurz vor einem Sonnenuntergang. Und am Nachmittag kamen alle Austauschschüler von dieser Gegend und auch welche, die jetzt bald in ein anderes Land gehen, zusammen zu einem großen Picknick, zu einer Geburtstagsparty. Und es ist im Juni, das heißt noch ein Monat, und dann gehen alle diese Schüler entweder raus in die neuen Länder, um ein Jahr da zu verbringen, oder neue kommen und die Alten müssen wieder nach Hause. Das heißt, sie sind jetzt ein Jahr da gewesen. Und Kendon Ricketts, du bist ein Gastbruder. Das heißt, du hast einen neuen Bruder für dieses Jahr gehabt. Und Rafa aus, wo kam er her? Er kommt aus Ecuador. Aus Ecuador. Und vorher hattest du noch einen anderen Bruder, der kam auch aus einem anderen Land. Dein Gastbruder davor war, woher? Ich habe zwei Gastbrüder gehabt. Ja. Die erste kommt aus Brasilien und die zweite kommt aus Spanien. Aus Spanien. Und jetzt aus Ecuador. Ja. Also du hast viele Spanischsprechende gehabt, aber du, sprichst du Spanisch? Nein, ich kann Spanisch nicht sprechen. Aha. Ich kann Sie sagen. Also und, Sie und als Ja, ja? Ja, und No. Aber das reicht. Ja. Und diese Gastbrüder sollen ja nicht Deutsch, sondern Englisch lernen. Ja. Und das haben sie auch im Jahr gelernt, ja? Rafa ja. hat viel, viel Englisch gelernt. Viel. Ja. Wann er... als er getan gekommen ist, ja. Ja. Er könnte sehr... sehr wenig Englisch sprechen und jetzt kann ich sehr viel Englisch sprechen. Es ist unglaublich. Ja, und das waren 10 Monate. Also es sind noch ein Monat, also 9 Monate sozusagen ja. war er hier schon. Also die kommen im August und wir sprechen von Rotary Jugendaustausch, was ein sehr, sehr gutes Programm ist und interessant, weil die Gasteltern eigentlich alles geben. Und du hast mir erzählt, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 18. Mein Geburtstag war im März, der 7. März. Am 17. März. Und jetzt bist du mit der Schule fertig, ja. mit der amerikanischen höheren Schule. Und was jetzt? Jetzt weiß ich genau nicht. Ich glaube, dass ich in eine Ortskolleg gehen. Also in ein örtliches College, das heißt in eine Schule, eine Universität, die in der Nähe ist. Ja. Wie ist das mit einem Gastbruder? Es ist ein extra Bruder. Bist du ein einzelner Sohn oder hast du noch einen Bruder? Ich habe keinen Bruder und keine Schwestern. Aha. Also ich bin eine eigene ein Sohn. Einzelkind. Mhm. Es heißt interessant sein, weil ich, wenn ich einen extra Gast habe. Was ist anders? So viel. Man kann so viel lernen von der Gastfamilie. Ja. Und zum Beispiel? Die wichtigen Dinge, die man lernen kann, ist, wie klein die Welt ist. Ja. Man kann so viele Personen und andere Leute kennenlernen ja. und du kannst eine andere Kultur lernen. Es ist sehr wichtig, dass man das kann. Mhm. Und was lernt man von Rafa zum Beispiel? Was war neu? Was hast du über Ecuador gelernt? Es ist sehr kalt, wo Rafa wohnt. Aha. Immer? Nicht immer. Es ist Winter. Aber ist das südlich des Äquators oder nördlich? Hat er Winter, wenn wir Winter haben? Ja. Ja. Aber er wohnt auf einem Berg. Aha. Also es ist kalt im Winter und er hat einen Vulkan. Vulkan, ja. Einen Vulkan. aus ihrer Fenster. Oh, er kann ihn sehen von seinem Fenster aus. Und es explodiert. Und er ist also, oh wei, das ist natürlich schlimm. Musste er ausziehen, musste er weg, als der Vulkan? Nein, er steht da. Oh. Man kann die Vulkan explodieren sehen. See? Ja. Oh, und hast du das gesehen im Foto? Oder ja, hat er ein Foto es ist gesehen? Sehr schön. Also interessiert dich das? Willst du jetzt nach Ecuador reisen? Ich möchte nach Ecuador reisen. Ja. Ich denke, dass es sehr Spaß machen aha. und sehr interessant zu sein. Aha. Also nur wegen dem Vulkan oder gibt es da noch andere? Die Leute, glaube ich, sind sehr interessant. Aha. Wie Rafa. Rafa ist sehr cool. Ich weiß sehr nicht. Cool. Sehr cool. Okay. Oh Gott, ich spreche wie ein Amerikaner. Ja, nein, Deutsche sagen auch cool. Und Franzosen sagen es auch, also das ist interessant. Was hat Rafa von Amerika gelernt? Was denkst du? Ach, viel Englisch. Viel Englisch. Seine Englisch war ganz schlecht, mhm. wann er hier gekommen ist. Mhm. Und jetzt ist das sehr gut. Mhm. Ich weiß, dass Englisch ist ihre Muttersprache jetzt ist. Mhm. Es ist unglaublich, mhm. wie viel Englisch er hat. Und das ist beeindruckend. Das ist. Und hat er nun das Essen in Amerika gut gefunden? Ja. Er war erstaunt, wie viel Amerikaner essen. Aha, ja. Und er war auch erstaunt, dass wir so viele Speise haben. Ja, so viele verschiedene Sachen, die wir essen. Er hat gedacht, Amerika ist McDonald's, oder? Ja, das dachte er. Ja, und was hat er gelernt, dass es was anderes gibt? Was mag er? Er mag alles. Er mag McDonald's mhm. und macht er meine Mutterspeise. Ja, schön. Und hast du mal gesagt, was isst man denn in Ecuador? Was gibt es da für Essen? Hast du das gelernt? Sie essen viele kleine... Mahlzeiten? Viele kleine Dinge? Nein. Aha. Fleisch? Sag es auf Englisch. Animal. Also viele kleine Tiere? Also du meinst jetzt wie zum Beispiel Meerschweinchen? Ja. Die werden in Ecuador gegessen. Ja. Und die werden auch dafür gezüchtet. Das wissen viele nicht. Aber ich habe eine Studentin gehabt, die hat zu mir gesagt, oh, they're very tasty. Yes. Nämlich Meerschweinchen. Ja. Guinea pigs. Yes. I was a question of what you were saying, but I had a feeling I'd do something small pigs. Kleine Tiere. Und das ist richtig. Aber das ist ein anderes Land und wie gesagt, das sind also keine Haustiere. Ja. Aber... Ist das ungewöhnlich natürlich für uns, ja. Und gibt es etwas, was ist ein guter Rat, wenn man einen neuen Menschen im Haus hat, wie muss man da sich speziell verhalten? Ist das etwas, was man lernen kann, ein guter Gastbruder zu sein? Du bist ein, are you a good host brother? Ist das etwas, was man lernen kann? Oh, ich weiß nicht. Is there a key to being a good host brother? Der Schlüssel zum das Geheimnis. Man muss Leute verstehen. Ich weiß nicht, wie es sagen. Man muss offen sein. You have to be open. Man muss sehr offen sein und man muss bereit sein. Es ist sehr viel und sehr kleine Zeit. Sehr wenig Zeit sehr wenig und man muss Zeit. Ihnen sehr viel beibringen. Ja, das stimmt. Man lernt viel. Aber alle drei, ihr seid noch in Kontakt mit allen drei. Allen drei, ich rufe ihnen an oder ich chatte mit dir. Mhm. Macht ihr Skype? Oder Facebook, aha, ja. Und willst du jetzt in diese Länder fahren, nach Spanien oder? Ich habe nach Brasilien und nach Spanien gegangen und ich will... Nach Ecuador, für die Meerschweinchen. Ja, für die Meerschweinchen. Brasilien und Spanien will ich noch einmal reisen. Mhm. Und wie du sagst, ich will nach Ecuador reisen. Ja, das ist schön. Und ich habe gesagt, willst du, als wenn du weiterhin dieses Leben, wenn du jetzt das Geschäft deiner Eltern übernimmst, dann kannst du auch eines Tages vielleicht auch diese schöne Idee der Gasteltern, du kannst auch einen Rafa oder einen Schüler aus der Welt bei dir aufnehmen. Und das hoffe ich, dass das weitergeht. Ja. Denn das bringt weltweite Freundschaften und in Rotary sagt man, es bringt Weltfrieden. Denn wenn man einen Menschen von einem anderen Land und dessen Kultur kennenlernt, dann kann man mit diesen Menschen keinen Krieg haben. Ja. Man macht Frieden, ja, weil der Friede ist durch Freundschaft möglich. Ich glaube, dass Rotary sind die Schlüssel zu der Welt. Ja, das ist eine sehr schöne Sache und deine Eltern sind, glaube ich, beide Rotarier. Und es ist eine Organisation, die sich bemüht darum, um die Welt zusammenzubringen. Und das ist das Schöne. Ja. Vielen, vielen Dank, Kennen, für das Gespräch. Und wir wünschen dir, dass du viel öfters nach Deutschland kommst, danke, damit du noch viele, viele Deutsche und viel Deutsch sprichst und kennenlernst. Danke. Okay, danke. Entschuldigen. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Kendon Ricketts für das Gespräch bedanken. Er hat, wie gesagt, ein bisschen eine Auszeit aus der Party genommen und sich mit mir in ein Hinterzimmer gesetzt und mit sich unterhalten über seine Aufgabe als Gastbruder für einige der Rotary-Jugendaustauschschüler da zu sein und sie natürlich in seinem Haus nicht nur als Gastbrüder zu haben, sondern auch als fast richtige Brüder. Sie sind alle noch miteinander verbunden, sie skypen, sie unterhalten sich und sie besuchen sich auch gegenseitig. Und er kann es gar nicht abwarten, all die kleinen Tierchen und andere Dinge in dem Land von seinem neuen Gastbruder Rafa zu probieren. Und da geht es natürlich auch um die kleinen Meerschweinchen. Und wir fanden das alle sehr lustig. Ich kannte das aus einem anderen Gespräch mit einer jungen Dame aus Südamerika, wo man eben ganz anders isst und anders lebt und vielleicht für sie auch mal ein Besuch auf einem Berg mit einem Vulkan. Ganz interessant. Also Reisen macht interessante Geschichten und wir hoffen, dass Kendon dann auf Deutsch vielleicht irgendwann zurückkommt und uns von seinen vielen neuen Reisen erzählt. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich mal die Webseite anschauen von Rotary Jugendaustausch Florida, das außerordentlich gut und zwar im ganzen Staat organisiert ist, Florida. Wir haben hunderte von Jugendaustausch-Schülern, die jetzt gerade ihre letzte Trainingssession, also ihr letztes Trainingswochenende erleben. Und nur erst dann, wenn sie alle drei absolviert haben, werden sie die Möglichkeit haben, ins andere Land zu reisen oder auch nicht. Das heißt, das hängt so ein bisschen in der Luft und sie müssen sich ganz besonders hervorragend benehmen und das wissen sie auch alle. Und das ist so die Vorstufe, die Generalprobe für ein Jahr mit 10 Monaten, wo es emotional rauf und runter geht. Erst einmal ist man neu, dann ist man traurig, dass man nicht mehr zu Hause ist, dann ist man vielleicht auch gar nicht glücklich, dass man wieder weg muss. Und die Weihnachtszeit ist immer eigentlich die Zeit der Feiertage, ist eine Zeit, wo man ein bisschen Schwierigkeiten hat. Die Familie darf einen besuchen, ja, aber erst im letzten Drittel des Aufenthalts, damit man sich einlebt. Und das machen sie alle. Und wie gesagt, mit unserem Social Media, mit der Möglichkeit, auch mal Mama zu Hause auf dem Bildschirm zu sehen und Hallo zu sagen, das ist auch ganz prima. Aber wichtig ist, dass man im neuen Land total integriert wird. Und das machen die Schulen, das macht Rotary und das machen die Eltern. Und wir erleben immer wieder, dass sie gar nicht mehr weg wollen. Besonders wenn sie hier in Florida bei uns sind, sagen sie immer, it was the best year of my life. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihren Jugendlichen auch diese Möglichkeit geben, von diesem tollen Programm zu hören. Rotary International ist ein Service-Club, der diese Stipendien ermöglicht. Und wie gesagt, um sich anzumelden, muss man 14 sein. Mit 15 geht man raus, ein Jahr später, und übt wirklich ein halbes Jahr lang, wie das ist, um diese Austauschreise zu machen. Man lernt schon die Grundzüge der Sprache. Wir geben auch rotarische Hilfe, das heißt Rotarier, die diese Sprache sprechen, bereiten die Jugendlichen auch auf die Sprache vor. Aber im Endeffekt ist es wirklich das Miteinanderleben, das einen total in dieses Land und die Sprache und vor allem die Kultur einführt. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und ich war für Sie und immer bin ich für Sie da. Das heißt, wenn Sie Fragen zum Jugendaustausch haben, damit beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren, dann freue ich mich auch über einige E-Mails, das können Sie gerne machen. Oder wie gesagt, schauen Sie sich mal um. Vielleicht ist ein Rotary-Club in Ihrer Nähe und kann Ihnen dazu Auskunft geben. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Sendung und vor allem bei den interessanten kulturellen Events, die uns Bill zubringen hat, auch daran erfreuen und viel Spaß bei der weiteren Sendung. Am Mikrofon Susanne Nielsen, tschüss, ciao, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Unsere Buchrezension. Alles bestens, bis der Flugschein ausbleibt. Christine Bilkau erhebt eine Liebe in Gedanken zu einem kostbaren Kleinod, das über den Tod hinaus seinen Zauber behält, von Renate Schauer geschrieben und Susanne Nielsen vorgelesen. Eine erfolgreiche Architektin setzt sich mit dem Nachlass ihrer Mutter auseinander. Im Zentrum steht deren Liebe in den 1960er Jahren, die nach der Verlobung ins Freischwebende geriet. Sie blieb dort wie eine Wolke hängen und nahm als Passivum unterschwellig Einfluss auf die Realität, ohne sich mit ihr zu verschränken. Eine Liebe in Gedanken ist ein leiser, dichter Roman von Christine Bilkau, der auf mehreren Ebenen spielt und subtil die Zeichen der Zeit einfängt, die das Flüggewerden der Kriegskinder begünstigen, bevor die Bewegung der 68er einen anderen Wind in die Gesellschaft bläst. Die Ich-Erzählerin versetzt uns mittels Liebesbriefen in das Geschehen von 1964 bis 1967, sodass wir unmittelbar teilhaben an der behutsamen Annäherung zwischen ihrer Mutter Antonia, Toni, und Edgar Jansen, der bald beruflich in Hongkong sein Auskommen sucht. Toni soll nachreisen und schickt Bewerbungen in die Metropole. Als er sie via Telegramm bittet, Arbeitsstelle und Wohnungen zu kündigen. Flugschein folgt, tut sie das und rettet sich über mehrere Monate in verschiedenen Provisorien, bevor sie das Warten satt hat. Das Zurechtkommen im Schwebezustand behält Antonia bei. So rekapituliert es die aus einer späteren Ehe hervorgegangene Tochter. Denn die Mutter heiratet zweimal, kommt noch, wie auch Edgar im fernen Hongkong, zur bürgerlichen Familienglück, obwohl sie ihrer Liebe in Gedanken nie abschwört, sondern sich sogar zur Gepflogenheit macht, einmal im Jahr an Jansens Elternhaus vorbeizufahren, um zu sehen, ob er dort zu Besuch ist. Es lässt der Tochter keine Ruhe. Sie will Edgar Jansen aufspüren und ihm sagen, dass Antonia gestorben ist. In ihrer Trauer sehnt sie sich nach dem Glück der beiden, möchte es der Mutter zurückgeben können, wie ein verloren geglaubtes Schmuckstück, das immer vermisst und nie vergessen worden war. Wehmütige Anteilnahme schwingt hier mit. Im Gegensatz zur Risikobereitschaft und den Unwägbarkeiten in Tonis Leben gibt es bei der Tochter keinen heftigen seelischen Achterbahnfahrten. Alles ist auf Sicherheit ausgerichtet. Bis jetzt. Doch auch für sie bricht eine neue Zeit an. Ihre Tochter Hannah wird flügge, alte Muster werden aufgebrochen und neu gestaltet werden. Die Rolle der Antonia ist die einer tüchtigen und geschätzten Büroangestellten auf der Aufstiegsleiter, die Konventionen der Nachkriegsgeneration geschickt umschiffend. Sie wohnt zur Untermiete und freut sich, wenn im Gemeinschaftsbad auf der Leine über der Wanne Platz für ihre Nylons ist, die sie im lauwarmen Wasser gewaschen hat. In jenem Becken, in das man auch den Waschlappen taucht, um sich von oben bis unten zu waschen. Herrenbesuch bis in die Nacht ist verpönt. Die Antibabypille mag ihr der Arzt nicht geben, denn die ist vor allem für Damen, die schon genug Kinder haben. Toni rebelliert nur innerlich. Mit ihren 24 Jahren ist sie mutig, aber keineswegs aufmüpfig. Doch wie alle Ausbruchswilligen ihrer Zeit einen Tick voraus. Daneben Edgar, galant und höflich, taktvoll und äußerlich äußerst vorsichtig. Er ist in seinem Arbeitsumfeld nicht anerkannt, verspricht sich aber auch nicht allzu viel von der Anstellung in Hongkong. Doch ein Ausweg ist es allemal. Da ihm aber Abenteuerlust nicht treibt und aus seinen Briefen keinerlei Begeisterung für Fernost herauszulesen ist, fragt man sich, ob er vielleicht aufbricht, weil er meint, er sei keine gute Partie, könnte diese aber unter erschwerten Bedingungen in Asien werden. Ironie des Schicksals, er hat schon einen Sohn, Alexander, der bei seinen Großeltern mütterlicherseits lebt und nicht weiß, dass Edgar sein Vater ist. Man hat entschieden, ihm in geordneten Verhältnissen aufwachsen zu lassen, während Edgar sich fühlt wie in einer Wartehalle. Noch nicht an der Reihe derjenigen zu sein, dem man zuruft, Edgar, jetzt beginnt dein Leben. Flieht er vor dieser Wartehaltung, ohne sich klar darüber zu sein, dass er sie mitnehmen würde? Oder hat er Angst, die Wohlanständigkeit noch einmal zu verletzen, wie mit 19, als er unüberlegt handelte mit der Tochter von Freunden seines Vaters? Jedenfalls gibt er sein Muster des Nicht-Berufenswerdens an Toni weiter. Sie hat keine Handhabe dagegen. Seine Unentschlossenheit kann sie über eine erstaunliche Zeitspanne ertragen. Dann reißt sie das Ruder herum und schlägt einen anderen Kurs ein. Antonia hatte alles auf eine Karte gesetzt. Sie wusste, was sie wollte und stand dafür ein. Edgar machte sich und ihr seine Ambivalenz nicht rechtzeitig klar. Bei Antonia zeigt sich ebenfalls Ambivalenz, jedoch nachgeordnet und in abgeschwächter Form. Sie wird uns als ruhelos in den Folgejahren beschrieben, wechselt mehrfach die Wohnung, nimmt immer wieder mit provisorischem Vorlieb, wird punktuell inkonsequent. Im Alter folgt sie beispielsweise dem Rat, sich Anti-Rutsch-Utensilien fürs Bad im Internet zu bestellen, die sie dann nicht bezahlt. Sie vergisst Strafzettel und einigt sich mit dem Gerichtsvollzieher schließlich auf Ratenzahlungen. Das alles erfährt ihre Tochter, als sie den Nachlass ordnet. Dabei erinnert sie sich an Episoden, Gefühle und Eindrücke bis hin zum Räuspern ihrer Mutter. Die Hamburger Autorin Christine Bilkau durchdringt dies Geflecht, ohne den Figuren zu nahe zu treten. Ein feinfühliges Abtasten der Begebenheiten gelingt ihr, wie schon in ihrem Debütroman »Die Glücklichen«, die ein begeistertes Medienecho und mehrere Preise einbrachte. Ihr federnder Stil kommt ohne grelle Beleuchtung aus, um sowohl Nebensächliches als auch Zentrales eindrücklich darzustellen. Trauer schwemmt bekanntlich vieles an die Oberfläche, Unvergessliches oder bereits vergessen Geglaubtes, das manchmal Verknüpfungen mit dem Hier und Heute eingeht, die überraschend erhellend sind. »Du wirst den Reichtum deiner Gedanken haben«, hatte die Mutter bei einem der letzten Telefonate gesagt, als die Tochter gestand, dass sie sich vor dem Alter fürchtet. Darin drückt sich die Haltung aus, die Mutter und Tochter verband. Ein aufgeräumtes Verhältnis, das nicht nur dem Rätsel um die nicht eingelöste Liebe respektvollen Raum lässt. In eine aufgeräumte Stimmung entlässt der Roman auch seine Leserinnen. Wer gerne mit Widerhaken ringt oder Potenzial für Empörung sucht, geht hier leer aus. Christine Bilkau versteht es, Unerklärliches und Missglücktes so smart darzustellen, dass es keine Aufregung oder Ärgerlichkeit erzeugt. Schade ist das nicht, denn unterschwellig geht es letztlich um die Frage, ob sich Wünsche erfüllen müssen, um von einem gelungenen Leben sprechen zu können. Bei der Lösung dieses Rätsels hilft im Endeffekt wirklich nur der eigene Reichtum der Gedanken. Christine Bilkau, Eine Liebe in Gedanken, Roman, Luchterhand Literaturverlag, München 2018.